Einheit 1. Kennenlernen. 1. Wie heißt du? B. Hör den Dialog und sprich nach. Слушай диалог и повторяй за диктором. Hallo, wie heißt du? Ich? Ja, du. Ich bin Julia, und du? Ich heiße Mario. Woher kommst du? Aus Deutschland. Ich wohne in Bonn. Ich komme aus Italien. Tschüss, bis später. Tschüss.